Andacht vom 28.10.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. So, wir beantworten wieder eure Fragen. Wir antworten spontan, so seht ihr, was in unseren Herzen ist. Manche Fragen betreffen nur Matthäus oder mich. Manche Fragen sind Fragen nach der Bedeutung von Bibelstellen. Bei diesen Fragen antworten wir nach unserem Verständnis und ihr könnt selbstverständlich anderer Meinung sein. Erste Frage: Wie bete ich für Heilung? Antwort von Reinhard: Mir fallen zwei Hauptpunkte ein. Betest du für dich um Heilung oder für jemand anderen? Erstens, wenn du für dich betest, bitte Gott nicht, dass er dich heilt, sondern weise die Krankheit und den Schmerz zurück und meditiere in deinem Herzen die Wahrheit, dass du geheilt bist. Im Glauben sagst du: Danke, Herr, dass ich geheilt bin. Deinem Glauben im Herzen entsprechend wirst du Heilung erfahren. Zweitens, wenn du für jemand anderen betest, bitte Gott niemals, jemanden zu heilen. Denn Jesus hat das am Kreuz bereits vollbracht. Im Glauben befiehlst du der Krankheit zu gehen. Was viele Leute nicht verstehen wollen, ist, dass es um Glauben geht und nicht um eine Formel. Hoffnung heilt niemanden. Es kommt auf deinen Glauben an. Glaube ist die Überzeugung dessen, was du mit deinen natürlichen Augen nicht siehst. Einmal befahl mir der Heilige Geist, auf eine kaputte Schulter zu schlagen. Die Person war sofort geheilt. Einmal hatte jemand einen Fuß, auf den er nicht auftreten konnte. Ich sollte den Fuß küssen. Ich habe ihn dreimal geküsst, dann war der Mann geheilt. Also folge dem Heiligen Geist. Nächste Frage: Wenn ich etwas auf dem Herzen habe und es nicht tue, bin ich dann ungerecht? Antwort von Matthäus: Nein, du begehst keine Ungerechtigkeit. Ich nehme da gern das Beispiel von Jona. Gott gab ihm eine Aufgabe. Anfangs befolgte er Gottes Anweisung nicht. Jona wollte auf diese Aufgabe nicht reagieren. Das Problem war das, was in seinem Herzen war, als Gott ihm diese Aufgabe gab. Die Frage, die du dir stellen musst, ist: Warum tue ich es nicht? Genauso musst du überlegen, wenn du es tust: Warum tue ich es? Es geht ums Motiv. Der eine will Gott gefallen, er will durch sein Handeln den Segen Gottes erfahren, oder er möchte vor Menschen gut dastehen. Gott gibt dir eine spezielle Aufgabe. Wenn du sie nicht tust, dann begründest du das vor dir: Es ist nicht die richtige Zeit. Ich kann es jetzt noch nicht tun. Ich bin nicht bereit. Ich glaube, wenn Gott dir einen Auftrag gibt und du ihn nicht erfüllst, bist du entweder ungehorsam oder voller Selbstmitleid. Das musst du in deinem Herzen klären. Ergänzung von Reinhard: Schaue auf dein Motiv, darauf kommt's an. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen altem und neuem Bund. Im alten Bund musste man einfach gehorchen. Im neuen Bund schaust du, warum du etwas tust. Nächste Frage: Warum litten die Apostel so viel, obwohl sie doch schon im neuen Bund der Gnade lebten? Antwort von Reinhard: Ich denke, du verstehst Gnade nicht richtig. Es gibt Menschen, die ein unbiblisches Verständnis von Gnade haben. Ich habe gemeinsam mit Menschen, die die griechische und hebräische Sprache gut kennen, genau geprüft, was Gnade bedeutet. Häufig wird gelehrt, Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. Das ist unbiblisch. Passt auf, wenn etwas gelehrt wird, was so nicht in der Bibel steht. Es ist Häresie. Gnade ist nicht die unverdiente Gunst Gottes. Ein ganz kleiner Teil der Gnade ist das. Ich gebe euch eine umfassendere Erklärung. Gnade ist der heilige Einfluss auf dein Herz, der sich in deinem täglichen Verhalten zeigt und der dich befähigt, Dinge zu tun, die du als Mensch nicht tun könntest. Nun kannst du leiden und dennoch lächeln, weil es nicht auf dein Können ankommt. Jesus nahm am Kreuz unsere Schwachheit, unsere Niederlagen und so weiter auf sich. Aber Jesus lud uns ein, an seinem Leiden teilzuhaben. Ich werde mal einen Kurs über Leiden machen. Paulus sagte, jeder, der mit Jesus leben will, wird leiden. Warum litten die Apostel? Sie litten nicht, weil sie arm oder krank waren, nicht wegen irgendwelcher Krankheiten und Schwachheiten. Sie litten, weil sie bereit waren, das vollbrachte Werk des Kreuzes zu predigen und dafür von Menschen verfolgt zu werden. Ich erleide auch Verfolgung und ich war in Ländern, in denen Christen verfolgt und misshandelt werden. Ich war bereit, dorthin zu gehen und zu leiden für das Evangelium. Die Zeit kommt, wo jeder Christ Verfolgung erleiden wird, und das kommt sehr bald. Die Gnade hilft uns, das Leiden zu ertragen. Es gibt einen Mann in China, der wegen des Glaubens im Gefängnis war. Sein Name ist Yun. Er wird auch Heavenly Man genannt. Es gibt ein Buch über ihn. Ich übersetzte mal für ihn in Österreich. Er wurde gefragt, ob er es als schlimm empfand, als damals in China alle öffentlichen Kreuze abgenommen und verboten wurden. Wisst ihr, was er sagte? Ich freute mich, als das Kreuz verboten wurde in China. Denn das Kreuz soll nicht um den Hals getragen werden oder an Gebäuden hängen. Das Kreuz soll in unseren Herzen sein und wir sollen es dort tragen. Ich denke, hier passt einer der Lieblingsverse von Matthäus und mir. Und zwar, ich denke, dass das vorübergehende Leiden dieser Welt nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Die Apostel wussten darum und waren bereit, dafür zu leiden. Der Heilige Geist unterbricht Reinhard. Er sagt, ich sehe, dass der Heilige Geist Knie heilt. Wir umarmen das Kreuz in unseren Herzen und weisen Krankheiten zurück. Heiliger Geist, du magst es nicht, wenn Menschen krank sind. Genau jetzt, wenn es um Leiden geht, wirst du Menschen berühren und von Schmerzen heilen. Ich befehle jedem Knie geheilt zu werden. Gelenke und Meniskus sind jetzt geheilt. Bänder sind geheilt. Arthrose muss gehen. Steh auf und beuge deine Knie. Ich befehle den Knien, geheilt zu sein. Nächste Frage. Eine Freundin von mir hat ihr Baby verloren. Wie kann ich ihr sagen, dass es daran lag, dass sie nicht für das Kind betete? Antwort von Matthäus. Ich denke nicht, dass du dieser Mutter das sagen solltest. In diesem Moment tut das nur weh. Die Frau hat gerade ihr Kind verloren. Sie wird jetzt nicht den Glauben haben und das hören wollen. Also, welchen Nutzen hat das, wenn man ihr so etwas sagt? Was du jetzt in diesem Moment sein musst, ist ein Kanal der Ermutigung, nicht der Härte. Ich hatte kürzlich selbst eine ähnliche Erfahrung. Ein Mann kam zu mir. Das Kind seiner Freundin hatte Krebs, ich sah das Baby, es war schrecklich. Ich sagte, die Krankheit sei illegal, aber ein paar Tage später starb das Baby. Ich kondolierte der Frau, dann sagte ich, gib den Glauben nicht auf. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen und nicht wissen, warum sie geschehen. Wir gehen hier auf Erden durch schlimme Dinge. Jesus sagt, zähle auf mich, in mir hast du die Kraft, andere zu trösten. Meine Aufgabe ist nicht, der Frau einen Grund zu nennen, warum das Kind gestorben ist. Ich weiß doch gar nicht, ob es fehlender Glaube war. Am wichtigsten ist, ich darf kein Kanal der Anklage sein. Ergänzung von Reinhard. Das Wichtigste ist, wir als Kirche laufen nicht in dem Level von Autorität, wie in dem wir laufen sollten. Das ist die simple Wahrheit. Wir als Kirche sind so weit weg von der normalen Autorität, die wir haben sollten. Nächste Frage. Welches ist dein bestes Buch? Antwort von Reinhard. Das ist schwer zu sagen. Ich liebe all meine Bücher, sonst hätte ich sie nicht geschrieben. Aber wir veröffentlichen bald mein Buch über das Herz. Ich denke, es ist das kraftvollste. Ob es das Beste ist, weiß ich nicht. Das beste Buch ist das, das dich in deinem Leben am meisten berührt. Frage den Heiligen Geist, welches du lesen sollst. Nächste Frage. Feierst du Weihnachten? Antwort von Reinhard. Ich hasse Weihnachten. Im Einverständnis mit meiner Familie haben wir vor Jahren Weihnachten abgeschafft. Wir ignorieren den Tag. Für uns ist das ganz ein normaler Tag. Meine Söhne waren damals Teenager. Sie baten, dass wir zwei Dinge in diesen Tagen beibehalten. Erstens, ein gutes Essen. Wir sitzen den ganzen Tag. Wir beginnen mit dem Frühstück und hörten erst am Abend auf, Debbies wunderbares Essen zu genießen. Und das zweite, die Weihnachtsplätzchen. Debbie machte zwischen 2000 und 3000 Plätzchen. Sie verbrachte eine ganze Woche damit. Sie machte 12 bis 15 verschiedene Arten von Plätzchen. Jeder durfte sich drei verschiedene Sorten aussuchen, die er dann in eine persönliche Schachtel gelegt bekam. Dann hatte jeder eine Schachtel voll und wir handelten miteinander. Weihnachten macht für mich keinen Sinn. Stellt euch vor, es ist mein Geburtstag, ihr feiert meinen Geburtstag, alle bekommen Geschenke, nur ich nicht. Wie macht das Sinn? Wenn du den Geburtstag Jesu feiern willst, feiere ihn. Gib ihm den ganzen Tag die Ehre. Preise und lobe ihn. Ich weiß, wenn in Brasilien jemand Geburtstag feiert, geht es um die Menschen, nicht um das Geburtstagskind. Für Kinder ist das nicht schön. Das ein- oder zweijährige Kind hasst seine Geburtstagsfeier, weil das nur Stress ist für das Kind. Aber die Eltern sind glücklich, denn es geht um sie. Wenn du Weihnachten feierst, geht es um das Baby Jesus. Lass ihn in Ruhe. In Wirklichkeit aber geht es nur um uns. Das mag ich nicht. Nächste Frage. Ich bin in Pornografie gefangen, seit ich 16 bin. Jetzt bin ich 60. Wie kann ich spüren, dass ich Gott nahe bin, damit ich frei werde? Ich denke, 90% aller Männer sind in Pornografie gefangen, deshalb nehmen wir diese Frage. Antwort von Matthäus. Die Beziehung zu Gott hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Wir verknüpfen immer Gott und unsere Gefühle. Es ist so normal, dass die Menschen meinen, sie seien Gott nicht nahe, weil sie es nicht spüren. Das ist ein Problem. Wir wollen, dass unsere Gefühle bestimmen, wie wir handeln. Aber die Wahrheit ist, dass das, was wir glauben, unsere Wünsche bestimmen wird. Wir müssen also durch unsere Entscheidungen leben und nicht durch unsere Gefühle. Wir müssen uns nicht Gott nahe fühlen, um ihm nahe zu sein. Das Erste, was du verstehen musst, ist, das vollbrachte Werk des Kreuzes ist für dich da. Du musst das nur glauben und für dich annehmen. Jesus sagte, selig jene, die nicht sehen und doch glauben. Zwei Punkte musst du beherzigen. Erstens, hör auf deine Gefühle zu warten. Glaube und nimm das Werk Jesu am Kreuz für dich an. Zweitens, Pornografie ist nur ein Spiegel des Durcheinanders, das in deinem Herzen herrscht. Ich möchte klarstellen, dass das Durcheinander, das sich hier ausdrückt, auch aus unserer Kultur kommt. Uns wurde von Anfang an beigebracht, dass Sex uns selbst gefallen und erfüllen muss. Was also geschah? Wir gehen schon in Pornografie, wenn wir eine Frau sehen, von der wir erwarten, dass sie uns das erwartete Vergnügen liefern soll. Doch es führt in Sklaverei, wenn ich auf etwas warte, was mir Lust bringen soll. Denn ich erwarte ja immer, dass es mich zufriedenstellt. Daraus entsteht ein Teufelskreis. Ich versichere dir, der Porno, den du mit 9 Jahren anschautest, war viel erfüllender als das, was du dir heute anschaust. Praktisch, was musst du tun, um frei zu werden von Pornografie? Erstens, unterwirf dich dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Zweitens, bitte den Heiligen Geist, den Grundgedanken von Sex in deinem Leben neu zu definieren. Jesus schuf unseren sexuellen Instinkt nach seinem Willen. Bitte den Geist Gottes, seinen Plan, was dein sexuelles Leben angeht, in dir zu erneuern. Du musst begreifen, dass deine Sexualität nach Gottes Vorgaben nicht dazu dient, dir Lust zu bereiten. Der sexuelle Akt ist der Moment, wo zwei Personen in Intimität zusammenkommen, um sich einander hinzugeben und einander die Lust zu schenken. Sex soll nie nur einer Person gefallen. Ich gehe nicht zu meiner Frau, um Sex zu bekommen. Es ist nicht nur ein fleischlicher Akt, sondern es geht darum, Intimität mit der anderen Person zu genießen. Deshalb schuf Gott Sex, damit eine tiefe Intimität entsteht. Und drittens, du musst natürlich deine Gewohnheiten ändern. Klar kannst du nicht mehr Bilder und Filme anschauen, die dich ständig stimulieren. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Ich habe einige Freunde, denen ich helfe. Sie sind keine Christen. Ich sehe auf ihren Instagram-Profilen auch Bilder von Frauen in Bikinis und so. Und ich war erstaunt, als ich von Instagram Vorschläge für Leute bekam, die solche Bilder als Profilbilder hatten. Dann stellte ich fest, dass Instagram mir das schickte, weil meine Freunde solche Bilder in ihren Accounts hatten. Deshalb hörte ich auf, manchen dieser Freunde zu folgen. Du musst auf dein eigenes Leben aufpassen. Wenn ich ihnen folge, bekomme ich solche Bilder. Pass auf dein Herz auf. Ergänzung von Reinhard. Jetzt fragen Leute, ob Lust Sünde ist. Lust kann Sünde sein und sie kann keine Sünde sein. Der Mensch ist ursprünglich für Freude geschaffen, nicht für Schmerz. Der Garten war zur Freude des Menschen da. Gott schuf einen perfekten Garten, damit sich der Mensch freuen kann. Wann wird Lust zur Sünde? Einer der Bibelverse, die mich in meiner Jugend sehr berührten, war dieser: Zu deiner Rechten sind Freuden ohne Ende. Wenn Gott die Quelle all meiner Freude wird, werden all die anderen Freuden keine Sünde mehr für mich sein. Ich kann ein gutes Essen verzehren und es ist eine Freude für mich. Denn weil mein Herz sich an Gott freut, kann ich auch dieses Essen genießen. Aber wenn ich Gott nicht als Ursprung all meiner Freude habe, kann das Essen zur Sünde werden, weil ich meinen Körper missbrauche und mich überesse. Das ist keine Freude mehr. Ich genieße ein schönes Glas Wein zu meinem Essen. Darüber freue ich mich. Aber wenn ich keinen Wein trinke, macht's mir auch nichts aus. Erinnere dich, Gott ist die Quelle all deiner Freude. Du findest keine Erfüllung außerhalb von Gott. Es gibt so viele persönliche Fragen heute. Ich suche eine Frage, die allen hier helfen kann. Nächste Frage. Kann der Teufel meine Gedanken bestimmen? Antwort von Reinhard. Ist Satan omnipräsent wie Gott? Viele Christen haben diese falsche Vorstellung, dass der Teufel der Gegenpart zu Gott ist. Das stimmt nicht. Gott hat alles geschaffen. Denk darüber nach. Gott schuf den Teufel, niemand schuf Gott. Wenn Satan ein Gegenüber hätte, wäre es vielleicht der Erzengel Michael. Niemals ist Gott der Gegenpart zu Satan. Der Teufel kann immer nur zu einer Zeit an einem Ort sein. Er ist ein geschaffenes Wesen. Wie kontrolliert er die Menschen? Die beste Antwort auf diese Frage steht für mich in Epheser Kapitel 2. Der Teufel kann dein Denken nicht kontrollieren. Was tut er? Er platziert seine Gedanken in dein Denken. Das tut er durch seine Dämonen, das macht er nicht selbst. Du entscheidest dich, ob du ihnen folgst oder nicht. Wie wird diese Welt durch Satan kontrolliert? Er hat keine Autorität dazu. Wir, die Menschen, haben ihm die Macht über diese Welt gegeben. Was geschieht? Er schlägt den Menschen seine bösen Gedanken vor. Schlechte Menschen gehorchen diesen bösen Gedanken und handeln böse. Satan versucht das mit guten und bösen Menschen, mit Christen und Nichtchristen. Es gibt gute Menschen, die keine Christen sind. Sie gehorchen diesen Gedanken nicht, deshalb sind sie gute Menschen. Das heißt nicht, dass sie errettet sind, aber sie sind gute Menschen. Viele Nichtchristen führen bessere Ehen als die Christen, denn sie sind gute Menschen, die gute Entscheidungen treffen, während manche Christen schlechte Entscheidungen treffen. Der Teufel kann deine Gedanken nicht manipulieren. Es ist deine Entscheidung. Niemand ist ein Opfer außer dem Teufel. Du musst ihn so sehen und seine Lügen zurückweisen. Ich gebe dir eine Frage, Matthäus. Ich bin nicht sicher, ob wir da übereinstimmen, aber ich liebe es, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Hier die Frage. Was bedeutet, das Reich des Vaters muss mit Gewalt eingenommen werden? Antwort von Matthäus. Ich habe auf diese Frage erst kürzlich auf Instagram geantwortet. Das Problem ist, dass wir nicht lesen, was rund um diesen Vers in der Bibel geschrieben steht. Es ist in Matthäus 11, 12. Von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Wir lesen diese Passage und denken, Jesus redet von etwas ohne zeitliche Begrenzung. Aber Jesus spricht sehr deutlich davon, dass das Reich Gottes Gewalt leidet, seit Johannes der Täufer lebte und bis jetzt. Jesus sagt klar, dass damals menschliche Gewalt nötig war, um das Reich Gottes zu erlangen. So konnten Menschen damals das Reich Gottes erlangen. Viele Menschen denken, so ist das heute auch noch. Aber das stimmt nicht. Jesus sprach, so war es bis heute, aber jetzt geht es auf andere Weise. Jesus ist sehr klar, Bis jetzt musste das Reich Gottes mit Gewalt eingenommen werden. Ab jetzt nicht mehr. Ergänzung von Reinhard. Als ich ein junger Mann war, habe ich mich damit beschäftigt und darüber gepredigt. Aber ich habe komplett Falsches gepredigt. Ich füge noch ein paar Gedanken hinzu. Im Vers davor spricht Jesus vom Propheten Johannes. Nach diesem Vers fährt er fort: Ich bin der, auf den ihr wartet. Doch ihr hört nicht auf mich. Der Kontext ist also: Wer weist Jesus zurück? Schaut, wer Jesus ans Kreuz brachte. Kolosser 1 sagt sehr deutlich: Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was bedeutet das? Es ist Ruhe. Mit Gewalt ins Reich Gottes zu kommen, diese Zeit ist vorbei, Leute. Danke, Matthäus, ich liebe es, mit dir Fragen zu beantworten.